Zum ersten Jahrestag der Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas sind bei ihm Glückwunschtelegramme und Briefe aus vielen Ländern eingegangen. Darunter sind das Zetka der KP für Neues Jugoslawien, das Zetka der Demokratischen Arbeiterpartei Spaniens, das Politbüro des Zetka der Kommunistischen Volkspartei Spaniens, die Landesleitung der venezolanischen revolutionären Bewegung Tupamaro, die Parteiführer und hohen Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise von vielen Ländern wie Russland, China, Nepal, Deutschland, Nigeria, Ägypten und Äquatorialguinea, die Vertreter der internationalen Organisationen, der Soziologie-Studienorganisationen und der Organisationen für die Unterstützung der Vereinigung Koreas und die Freundschaft. In Glückwunschtelegrammen und Briefen unterstrichen sie: Die Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas sei für das koreanische Volk und die nach der Souveränität strebenden progressiven Menschen ein großer Stolz und eine feste Garantie für den endgültigen Sieg in der Sache für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates. Die PDAK mache sich als die Partei von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen Namen und Südkorea demonstriere als Atommacht im Osten seine unbesiegbare Kraft und leite das Malima-Zeitalter ein, wo mit dem Geist der Selbsthilfe und eigene Stärkung großer Aufschwung genommen werde. Das sei ein glänzendes Ergebnis der klugen Führung von Genossen Kim Jong-un. In Telegrammen und Briefen äußerten sie ihre Überzeugung, dass das koreanische Volk unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas mit Genossen Kim Jong-un an der Spitze einen größeren Sieg im heroischen Kampf für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates erringen wird.